ist ein Schiff, das ohne Hafen, einsam fährt im weiten Meer. Drum komm und mach mich glücklich und schenk tausend Küsse mir, denn mein Herz braucht so es will sie nur von will sie nur von dir.